SWR 2 Hörspiel. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonios von Rhodos. Teil 2. Der Weg. König Pelias, der im griechischen Iolkos herrscht, ging einst zum Orakel von Delphi, um sich vom Gott Apollon weissagen zu lassen. Hüte dich vor einem Mann, der mit nur einem Schuh zu dir kommt, sagte ihm das Orakel. Denn dieser wird dich bezwingen. Zum Orakel von Delphi lief aber auch ein anderer, Jason. Ein junger Mann, der wissen wollte, wohin er sich wenden sollte, nachdem er mit der Ausbildung bei seinem Lehrer Chiron fertig geworden war. Mach dich auf nach Iolkos, sagte ihm das Orakel. Dort findet ein Fest zu Ehren des Gottes Poseidon statt. Und Jason tat, wie ihm geheißen. Doch auf dem Weg dorthin verlor er einen Schuh. Damit begann die Geschichte. In einer unbekannten Stadt, in einem unbekannten Land, von dem ich damals nur den Namen wusste. Griechenland. Als Jason mit nur einem Schuh vor König Pelias stand, erschrak der König bis ins Mark, denn natürlich erinnerte er sich an den Orakelspruch. Er wollte Jason sofort loswerden. Deshalb schickte er ihn in ein Land, das so weit entfernt von Iolkos lag, dass er sich sicher sein konnte, Jason würde niemals von dort zurückkehren. Dieses Land war meine Heimat. Und so lief diese Geschichte auf mich zu und wob mich in sich ein. Unfähig war ich, mich aus ihren Fäden zu befreien. So sitze ich nun am steinigen Ufer von Iolkos, von wo alles seinen Ausgang nahm. Und frage mich noch immer, wie eins zum anderen kam und mein Schicksal wurde. Wie ich, Medea, Tochter des Königs von Kolchis und mächtige Priesterin der nachtdunklen Göttin Hekate, zur Geflüchteten geworden bin, die bloß auf Duldung hoffen kann in einem fremden Land. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee war, gleich am Anfang auf Jason zu setzen, Hera. Vielleicht hättest du doch einem anderen den Schuh wegnehmen sollen. Die Argonauten sind noch immer auf der Hinfahrt. Und Jason macht manchmal einen ganz schön überforderten Eindruck. Und er ist keiner, der gern kämpft. Dafür hat er ja seine Jungs. Um König Pelias für dich vom Thron zu stürzen, muss er aber selber ran. Jason hat Entwicklungspotenzial. Da bin ich mir sicher. Und bis er wieder zurück in Iolkos ist, sammelt er ja noch Erfahrungen. Erstmal muss er es überhaupt nach Kolchis schaffen, um das goldene Vlies zu holen. Und es kann schon sein, dass er nicht besonders forsch ist, aber dafür hat er Charme. Und das kommt zumindest bei den Frauen ziemlich gut an. Denk an Hypsipyle, die Königin der Lemnierinnen, die ihm komplett verfallen war. Glaubst du, er sammelt Hypsipyle auf dem Rückweg ein, damit sie ihm hilft, Pelias vom Thron zu jagen? Nein. Das Kapitel Hypsipyle ist abgeschlossen, denke ich. Ich habe da jemand anderen im Kopf. Aber dazu müssen sie erst mal ans Schwarze Meer kommen. Und davor liegt noch der Kampf gegen den König der Bebryker. Zu blöd, dass sie ausgerechnet bei dem Angeber an Land gegangen sind. Wenn's zum Kampf kommt, krieg ich aber die Brille. Dann steuere ich die Möwendrohne. Ja, ja. Das musst du mir nicht jedes Mal wieder sagen, Athene. Bring das goldene Vlies aus Kolchis nach Griechenland zurück. So lautete der Auftrag, den König Pelias Jason gab. Das goldene Vlies hatte der griechische Königssohn Phrixos einst meinem Vater, dem König von Kolchis, geschenkt. Es ist das Fell des goldenen Widders, auf dessen Rücken Phrixos zu uns nach Kolchis geflogen war, weil seine Stiefmutter ihn töten wollte. Als der Widder Phrixos in Kolchis abgesetzt hatte, befahl er ihm, ihn zu töten und sein Fell meinem Vater zu schenken. Phrixos tat, wie ihm geheißen, und mein Vater erlaubte ihm, in Kolchis zu bleiben. Er heiratete meine Schwester Chalkiope und bekam mit ihr 4 Söhne. Als Phrixos starb, wickelte man seinen Leichnam in das goldene Vlies und hängte es in einen Baum. So ist es Sitte in meiner Heimat. Medea, willst du nicht lieber wieder auf die Argo kommen und dort warten, bis Jason zurück ist? Du bist ja ganz allein da unten am Strand. Das ist mir gerade lieb, Telamon. Ich war so lange Wochen auf dem engen Schiff. Hier unten kann ich besser meinen Gedanken nachhängen. Aber sei so gut und ruf mich, sobald Jason bei euch ist. Pelias behauptete, der große Gott Zeus selbst bestehe darauf, dass das goldene Vlies nach Griechenland zurückkomme, damit die Gebeine des Phrixos in griechischer Erde bestattet werden könnten. Einem Gott aber wollte sich Jason nicht widersetzen, so ungern er auch die Reise antrat, denn er wusste um ihre Gefährlichkeit. Er baute ein Schiff, die Argo, das schneller war als jedes griechische Schiff zuvor. Die Göttin Athene half ihm dabei. Sobald die Argo fertig war, stach er mit 50 Gefährten in See. Sie waren allesamt Griechen und die meisten Söhne von Göttern. Viele genauso blutjung wie Jason selbst. Sie nannten sich nach ihrem Schiff die Argonauten. Eine solche Ansammlung von Helden hatte das Meer noch nie gesehen. Aber einen so schweren Auftrag hatte es bis dahin auch noch nie gegeben. Oh je, da sehe ich schon Amykos kommen, den König der Bebryker. Auf der Argo schlafen sie noch und der baut sich schon am Ufer auf. Hört ihr Fremden, die ihr ungefragt an meiner Küste gelandet seid. Es gibt hier ein Gesetz, das besagt, dass jeder, der unerlaubt zu uns kommt, im Faustkampf gegen mich antreten muss. Und ich bin berühmt dafür, dass ich jeden Mann, ganz egal wie stark er auch sein mag, in diesem Kampf töte. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin nämlich wirklich großartig. Einen großartigeren König habt ihr überhaupt noch nie gesehen. Ich töte euch alle. Der hat wirklich keine Kultur. Der fragt die Jungs noch nicht mal, woher sie kommen und wohin sie fahren wollen, bevor er anfängt zu pöbeln. Weißt du, was sein Name bedeutet? Amykos? Der Zerfleischer. Oh. Den hat er sich selber gegeben. Das ist doch ekelhaft. Und sowas stammt vom höchsten Gott der Meere ab. Wie? Amykos ist ein Sohn von Poseidon? Pelias doch auch, oder? Da hat Poseidon ja echte Früchtchen gezeugt. Naja, die Mutter von Amykos ist irgendeine Feld-, Wald- und Wiesennymphe. Den Stammbaum kannst du vergessen. Da musst du dich nicht wundern, wenn aus den Kindern nichts wird. Machst du den Ton wieder an? Ich möchte hören, was er sagt, wenn ich schon nichts sehe. Hör auf zu nerven. Du kriegst die Brille sowieso gleich. Deshalb befehle ich, dass jetzt sofort der Beste unter euch vortritt, um sich gleich hier am Strand mit mir zu messen. Wenn ihr aber meinem Gesetz nicht Folge leistet und euch vor dem Kampf drücken wollt, wird euch das Übel bekommen. So ein Pech, dass sie Herakles nicht mehr dabei haben. Gegen den hätte Amykos keine Chance. Mach dir keine Sorgen. Unter den Jungs sind noch ein paar andere gute Faustkämpfer. Die Argonauten erfasste wilder Zorn, als sie die Drohung des Amykos hörten. Und schon erhob sich der Erste von seiner Ruderbank und brüllte dem hochmütigen König entgegen. Sei still, du Schreihals, wer auch immer du dich zu sein rühmst. Und beschwör uns hier keine schlimme Gewalt herauf. Deinen Gesetzen werden wir uns schon fügen, so wie du sie verkündet hast. Ich selbst werde dir entgegentreten. Wer spricht da? Ich bin mir nicht sicher. Von so weit weg sehen die alle gleich aus. Jung, locken und wenig Bart. Und ich traue mich mit der Möwendrohne nicht näher ran. Sonst schießen sie sie mir noch ab. Gib mir die Brille. Ah, das ist Polydeukes, der Stolz von Sparta. Der ist richtig gut. Aber der wiegt höchstens die Hälfte von Amykos. Dann komm runter vom Schiff, du. Das hier wird dein letzter Kampf. Dieser Amykos kann vielleicht mit den Augen rollen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und zeig. Aber nur kurz. Polydeukes stieg herunter vom Schiff und alle Argonauten folgten ihm. Am Strand legte er das schöne Gewand ab, das ihm eine der Frauen von Lemnos geschenkt hatte. Und Amykos warf seinen schwarzen Mantel und den schweren Hirtenstab nieder. Und nachdem Amykos in der Nähe einen geeigneten Platz ausgemacht hatte, setzten sich die Bebrüker auf der einen Seite des Kampfplatzes nieder und die Griechen auf der anderen. Bei Amykos könnte man meinen, er wäre direkt der Unterwelt entsprungen, so zottig und finster, wie der aussieht. Gegen den strahlt unser Polydeukes wie ein heller Stern. Auch wenn er jetzt wirklich grimmig guckt. Okay, jetzt krieg ich die Brille wieder. Gleich, warte mal. Gerade fuchtelt er so komisch mit den Armen. Das muss ich mir noch anschauen. Wer fuchtelt? Polydeukes. Ich glaube ja nicht, dass er seinem Gegner damit Angst einjagen kann. Was macht der? Gib mir die Brille, Hera. Ach, Blödsinn. Der fuchtelt nicht, der macht Lockerungsübungen. Und während Polydeukes die Arme schwang und prüfte, ob sie sich noch so schnell wie früher bewegten und nicht durch die Ruderarbeit schwer und müde geworden waren, stand Amykos abseits und sah ihn so blutdürstig an, als wollte er ihn in 1000 Fetzen reißen. Bist du jetzt endlich so weit, du? Stell dich da drüben hin. Als Polydeukes zu dem Platz gegangen war, den Amykos ihm angewiesen hatte, brachte ein Diener 4 lederne Riemen und legte sie zwischen die beiden Kämpfer auf den Boden. So, jetzt such dir die beiden Riemen aus, die du für den Kampf anlegen willst. Ich lasse dir die Wahl, damit du nicht hinterher behaupten kannst, ich hätte dir die schlechteren zugewiesen. Im Übrigen sind sie alle ganz ausgezeichnet. Ganz besonders hart und zäh. Ich bin nämlich nicht nur im Kampf, sondern auch in der Kunst des Riemenschneidens großartig. Und jedem anderen Mann überlegen. Ich hab mich schon entschieden. Polydeukes nahm lächelnd die Schlagriemen, die ihm am nächsten lagen, und bat seine Gefährten, sie ihm anzulegen. Sorgsam wickelten sie die Riemen um seine Hände und Unterarme. Und nur die Daumen blieben frei, wie es den Regeln beim Faustkampf entspricht. Und auch Amykos ließ sich von seinen Begleitern die Riemen umbinden. Aufstellung! So gerüstet stellten sie sich einander gegenüber und hoben ihre schweren Arme vors Gesicht, bereit, ihre ganze Kraft gegeneinander einzusetzen. Ach, ich mag eigentlich keinen Faustkampf. Er ist mir zu brutal. Immer geht es nur darum, sich gegenseitig ins Gesicht zu hauen. Ringen finde ich schöner. Klar, weil die Ringer nackt sind. Nein, weil es insgesamt ästhetischer ist. Und die Kämpfer haben keine so demolierten Gesichter danach. Und schon stürmte der König der Bebrüker gegen den jungen Polydeukes an. So gewaltig, wie eine raue Meereswoge gegen ein schnelles Schiff anbrandet. Doch Polydeukes wich dem Angreifer geschickt aus. Wow, Amykos geht sofort in die Vollen. Aber Polydeukes ist wendig. Das ist gut. Was macht er? Der lässt die Schläge von Amykos ins Leere laufen und duckt sich drunter weg. Doch als Polydeukes den rohen Faustkampf durchschaut hatte und erkannte, wo es für ihn gefährlich und wo es ungefährlicher war, blieb er still stehen und hielt seinen Gegner stand. Amykos holt schon wieder aus und... Ja! Jetzt pariert Polydeukes. Gute Reaktion. Und Amykos kontert. Auweia, das tat weh. Das sieht nicht gut aus. Für keinen von beiden. Und wie Schiffbauer, die mit schweren Hämmern spitze Pflöcke in die harten Holzbalken jagen, so schlugen die Kämpfer aufeinander ein, dass ihre Kiefer krachten. Und sie hörten nicht eher damit auf, als bis sie nicht mehr zu Atem kamen. Pause! Was? Sie machen Pause zum Luftholen. Amykos steht auf der einen Seite und Polydeukes auf der anderen. Und ihre Leute wischen ihnen den Schweiß ab. Oh, oh, oh. Die sehen beide ganz schön ramponiert aus. Ist Polydeukes richtig verletzt? Nicht mehr als Amykos, glaube ich. Kann sein, dass er ein paar Zähne verloren hat. Moment, ich zoome auf den Boden. Einen Zahn sehe ich. Zwei. 3? Ja, da liegen mindestens 5. Vielleicht sind sie aber auch von Amykos. Hoffentlich. Um das hübsche Gesicht von Polydeukes wäre es echt schade. Oh, die machen schon weiter. Die schonen sich echt nicht. Amykos steht wieder in Kampfstellung. Oh, und Polydeukes jetzt auch. Erneut stürzen die beiden Gegner gewaltig aufeinander los. Und Amykos erhob sich auf die Zehenspitzen wie ein Rinderschlechter und ließ seine schwere Hand auf Polydeukes niedersausen. Obacht! Polydeukes! Polydeukes hielt dem Ansturm stand, indem er den Kopf zur Seite bog und den Arm des Amykos mit seiner Schulter auffing. Und schon drängte er sein Knie gegen dessen Knie und hieb Amykos mit solcher Wucht aufs Ohr, dass dessen Knochen brachen. Oh, das sieht schlecht aus für Amykos. Er geht in die Knie und kippt um. Und Polydeukes? Steht. Blutet, aber steht. Unter dem Schlag des Polydeukes sank Amykos tot zu Boden. Doch die Bebryker gaben ihren König nicht auf. Sie griffen nach ihren Keulen und Speeren und traten Polydeukes entgegen. Das ist völlig gegen die Spielregeln im Faustkampf. Was? Dass man den Sieger bedroht. Vor Polydeukes aber stellten sich seine Gefährten und zogen die Schwerter aus den Scheiden. Ich sag dir, das wird jetzt ein Riesengemetzel. Die sollen nach Kolchis und das goldene Vlies holen. Die sollen sich nicht beim Kampf gegen irgendein Volk aufreiben. Die Bebryker gibt es in 500 Jahren sowieso nicht mehr. Wieso? Weil die dann von den Bethyniern überfallen werden. Überfallen und ausgelöscht. Das ist jetzt auch nur ein schwacher Trost. Als erstes traf Kastor, der Zwillingsbruder des Polydeukes, einen heranstürmenden Bebryker und spaltete ihm den Schädel mit dem Schwert. Polydeukes sprang 2 andere Gegner an und warf sie in den Sand. Und Ankaios hielt das Bärenfell vor sich, mit dem er auf die Argo gekommen war, und stürzte sich mit seiner zweischneidigen Axt auf die Bebryker. Upsa, fast hätte er mit seiner Axt unsere Drohne erwischt. Meine, und pass bloß auf, das war ein begrenztes Sonderangebot. Zusammen mit Telamon und Peleus sprang auch Jason auf und mischte sich in den Kampf. Und wie ein Rudel grauer Wölfe eine Schafherde in Schrecken versetzt, in dem jeder einzelne Wolf kundtut, welches Schaf er als erstes packen will, so gingen die Argonauten furchtlos gegen die großmäuligen Bebryker vor. Jason kämpft übrigens richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass der so zuschlagen kann. Oh, da bin ich froh. Und wie Bienen, die von Schafhirten ausgeräuchert werden und sich in ihrem Stock zusammendrängen, bis sie vom qualmenden Rauch vertrieben ihren Bienenstock verlassen, so rannten die Bebryker schließlich davon und zerstreuten sich im Landesinneren, indes sie das Schicksal des toten Amykos verkündeten. Kampf vorbei. Hier, hast du deine Brille wieder. Die ganze Nacht rasteten die Argonauten am Strand. Sie versorgten ihre Wunden, die sie sich im Kampf zugezogen hatten, und bauten am Ufer einen Altar, um den 12 olympischen Göttern ihre Opfer darzubringen. Athene, dieses Mal sind wir auch dabei. Wobei? Beim Opfern. Ist zwar nur ein Sammelaltar, aber immerhin. Und sie opfern meine Lieblingstiere. 2 Kühe. Während die Opfertiere brannten, rüsteten die Argonauten ein großes Mahl. Die Jungs braten sich Thunfischsteaks. Ich habe das Gefühl, das stinkt bis hierher. Und gebackenen Ziegenkäse gibt es auch. Und eingelegte Oliven. Und ein paar sammeln Lorbeerzweige. Bevor sie sich zum Essen niedersetzten, bekränzten die Argonauten ihre Stirnen mit den Blättern des Lorbeerstrauchs. Und als die Sonne über dem Horizont aufging und die betauten Kuppen erleuchtete, luden sie so viel Beute von den Bebrykern ein, wie sie mitführen konnten. Schafe und Rinder und goldenes Getreide und lösten die Ankertaue. Mit günstigem Wind nahmen sie Kurs auf den wirbelnden Bosporus, den engen Schlund, der das Mittelmeer mit dem Schwarzen Meer verbindet. Am Bosporus wird es gefährlich. Das ist eine ganz fiese Meerenge. Ich befürchte, es wird schon vorher schwierig. Da vorn sehe ich was, das mir gar nicht gefällt. Piraten? Nein, irgendwas Wolkenartiges. Sieht aus wie eine Säule und rast direkt auf die Argo zu. Das wird eine Wasserhose sein. Damit wird Tiphys fertig. Er ist ein guter Steuermann. Und die Argo ist windfest. Das Ding kommt aber immer näher. und wirbelt jede Menge Wasser auf. Ach, guck's dir selber an. Ja, wie gesagt, das ist eine Wasserhose. Aber sie sind dran vorbeigekommen. So wie es ausschaut, steuern die jetzt direkt die tyneische Küste an. Warum das denn? Dort ist es völlig unwirklich. Nichts als Bäume. Der Seraphinos lebt dort. Ich weiß, aber den würde ich nicht freiwillig besuchen. Da gibt's nichts zu essen. Könnte sein, dass er eine der Questpersonen ist. Ach, Questpersonen. Was war das noch gleich? Ach, sowas Ähnliches wie Questgegenstände, nur eben Menschen. Und Questgegenstände waren? Oh, die Kleider der Lämmnäherinnen zum Beispiel. Ach so, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Die sollen den Jungs helfen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Wie, ist mir allerdings noch nicht klar. Bisher liegen die nur auf dem Schiff rum. Vielleicht können sie die kostbaren Stoffe später gegen Informationen eintauschen. Und der Seraphinos könnte ihnen hilfreiche Tipps geben. Bei Questpersonen musst du allerdings vorsichtig sein, dass du nicht mit der Tür ins Haus fällst. Sobald sie merken, dass du nur hinter der Information her bist, sagen sie kein Wort mehr. Mit Phinois ist sowieso nicht mehr viel los. Der Seraphinos, der an der tyneischen Küste lebte, war von Zeus schwer gestraft worden. Denn er hatte seine Seherkunst missbraucht und den Menschen die Pläne der Götter verraten. Voll Zorn nahm Zeus ihm daraufhin sein Augenlicht und verdammte ihn zu einem langen Leben, das er in ständigem Hunger fristen musste. Das Essen, das ihm die Einheimischen als Dank für seine Prophezeiungen brachten, durfte er nie zu sich nehmen. Sobald ein voller Teller vor ihm stand, stürmten die Harpyien, die riesigen Greifvögel des Zeus, deren Köpfe wunderschönen Frauen glichen, aus den Wolken heran. Tag für Tag rissen die Harpyien die Nahrung aus Mund und Händen des armen Phinois, sodass er keinen Bissen schlucken konnte. Und sie verpesteten die Luft mit ihrem fauligen Gestank. Phinois lebte mit immerwährendem Hunger und in ewiger Dunkelheit. So lange, bis die größten Helden Griechenlands auf der Suche nach dem goldenen Vlies an seiner Küste landeten und ihn von den Harpyien befreiten. So lautete der Götterspruch des Zeus. Wie ich es mir gedacht habe. Sie sind direkt beim Haus des Phinois vor Anker gegangen. Ich hätte jetzt gern die Brille wieder. Hallo? Okay. Hallo? Ist da jemand? Das frage ich mich auch. Phinois liegt im Bett und sieht aus wie tot. Wir kommen in friedlicher Absicht. Oh, Phinois ist aufgestanden. Aber er kann sich kaum auf den Beinen halten. Seid ihr das? Die größten Helden Griechenlands, die mir der große Zeus als Retter aus meiner Qual in Aussicht gestellt hat? Athena, wenn er eine Questperson ist, müsste er doch eigentlich den Argonauten helfen und nicht umgekehrt. Oder? Das kann ja noch kommen. Auf einen Stab gestützt kam Phinois zur Tür. Er musste sich an den Wänden festhalten. So sehr zitterten ihm die Glieder vor Schwäche und Alter. Auf der Schwelle setzte er sich nieder, weil die Knie ihm schwer wurden und ein purpurner Schwindel umhüllte ihn. Die Argonauten aber sahen auf ihn hinab und staunten. Bei dem großen Zeus, der für frevelhafte Männer am schrecklichsten ist, flehe ich euch an. Rettet einen unglückseligen blinden Mann aus der Misshandlung. Die fürchterlichen Harpyen stürzen auf mich herab, sobald ich mich zum Essen setze, und raffen mir alle Speise vom Mund weg. Es gibt aber einen Götterspruch, dass Zetes und Kaleis, deren Vater der winterliche Nordwind Boreas ist, die Harpyen bezwingen können. Sie sollen unter den griechischen Helden sein, die ausgezogen sind, um das goldene Vlies zu König Pelias zu bringen. Und wenn ihr also diese Männer seid, so bitte ich euch, helft mir. Ich bin Zetes, einer der Söhne des Boreas, in die du deine Hoffnung setzt, alter Mann. Und neben mir steht mein Bruder Kaleis. Wir würden dir gern helfen, doch wir fürchten, dass wir den Zorn der Götter auf uns ziehen, wenn wir gegen ihren Willen handeln. Mach dir darüber keine Sorgen, mein Junge. Von Zeus selbst, der mich die Seherkunst gelehrt hat, weiß ich, dass kein Gott euch zürnen wird, wenn ihr mir beisteht. Die Söhne des Boreas erklärten sich daraufhin bereit, dem alten Seher zu helfen. und die Argonauten bereiteten ein großes Mahl als letzte Beute für die Harpyien. Dann baten sie Phineus, sich vor dem Haus an den gedeckten Tisch zu setzen. Die Söhne des Boreas aber stellten sich in seine Nähe, um die Harpyien, sobald sie heranstürmten, mit ihren Schwertern zu treffen. Und Phineus griff nach den Speisen. Ich habe die Möwendrohne in einen Busch gesetzt. Nicht, dass die Harpyien meinen, es wäre was zum Fressen. Zeus tobt, wenn sich einer von denen den Magen verdirbt und ich bin schuld dran. Wie Blitze stießen die Harpyien lärmend vom Himmel herab und stürzten sich auf die Teller. Ich habe das Gefühl, diese Harpyien sind noch größer geworden, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Die möchte man wirklich nicht gern beim Essen dabei haben. Außerdem stinken sie höllisch. Zetes und Kalais sind völlig geschockt. Die stehen nur da und halten sich die Nase zu. In Windeseile verschlangen die Harpyien alle Speisen, die die Argonauten aufgetischt hatten, und flogen laut kreischend wieder davon. Zurück blieb nur ihr Gestank, der schwer auszuhalten war. Die beiden Söhne des Boreas aber stiegen in die Lüfte auf und jagten ihnen nach mit gezückten Schwertern. Boah, das ist besser als Pferderennen. Was? Zetes und Kalais, die sind in Harpyien, aber sowas von dicht auf den Fersen. Die holen sie gleich ein. Die berühren sie schon mit den Schwertspitzen. Halt! Oh. Was? Iris, die Götterbotin. Wo? Bei den Boreas-Söhnen. Ist plötzlich von einer Wolke gesprungen und hält sie auf. Nicht ist es erlaubt, o Söhne des Boreas, mit Schwertern die Harpyien zu treffen. Die Hunde des großen Zeus. Doch in die Nähe des Phineus werden sie nicht mehr kommen. Das schwöre ich bei den geweihten Wassern des Styx. Des Flusses des Grauens in der Unterwelt, der bei Göttern und Menschen gleichermaßen gefürchtet ist. Und jetzt? Was schon? Die Boreas-Söhne drehen um. Und die Harpyien sind mittlerweile über alle Berge. Vielleicht kommt dieser Phineus jetzt endlich mal mit Ratschlägen rüber. Falls er wirklich so eine Dingsperson ist. Quest, Hera, Questperson. Während die Söhne des Boreas den Harpyien nachjagten, reinigten die anderen Argonauten die schmutzige Haut des alten Seers und bereiteten ihm ein neues Mahl. Beherzt griff Phineus nach den reichhaltigen Speisen und konnte sein Glück kaum fassen, als keine geflügelten Ungeheuer mehr vom Himmel stürzten und ihm die Bissen vom Mund wegstahlen. Und als er sich genügend gestärkt hatte, offenbarte er den Argonauten, die im Kreis um ihn herum saßen, was für die Schiffsreise und die Vollendung ihres Weges von Bedeutung war. Zuallererst, meine lieben Freunde, werdet ihr die beiden mächtigen Plegadenfelsen erblicken, die dort liegen, wo der Bosporus ins Schwarze Meer mündet. Athene, du hattest recht. Jetzt gibt's endlich Informationen. Niemand ist je zwischen diesen Felsen hindurchgekommen. Denn sie sind nicht im Meeresboden verwurzelt, müsst ihr wissen, sondern sie stoßen immer wieder zusammen und es türmt sich über ihnen viel tosendes Meerwasser auf, und ringsum brandet es rau gegen die harte Küste. Deswegen hört auf meinen Rat, wenn ihr wirklich klugen Sinnes seid, und folgt nicht eurer ungestümen Jugend, wenn ihr nicht zugrunde gehen wollt. Aber welchen Rat könntest du uns denn geben, Phineus, wenn es doch noch kein Sterblicher je durch die Plegaden geschafft hat? Versucht es zuerst mit einem Vogelvorzeichen. Schickt eine Taube eurem Schiff weit voraus. Und falls sie heil durch die Felsen kommt, ohne von ihnen zermahlen zu werden, dann zögert nicht und rudert los, so schnell ihr könnt, und fahrt direkt zwischen ihnen hindurch. Wenn die Taube aber zwischen den Felsen umkommt, dann rudert zurück. Denn dann könntet auch ihr dem schlimmen Schicksal nicht entkommen. Und die Plegaden würden euch zermahlen, selbst wenn die Argo aus Eisen wäre. Und wenn es uns tatsächlich gelingt, zwischen den Felsen hindurchzukommen, was erwartet uns dann? Kannst du uns das auch sagen? Haben wir das Schwerste dann geschafft? Wenn ihr den Felsen unversehrt entrinnt, gelangt ihr ins Schwarze Meer. Dann setzt sofort Segel und fahrt an der südlichen Küste entlang, doch hütet euch vor den Klippen, bis ihr die Tyneischen Inseln erreicht. Fahrt aber von dort nicht sehr weit aufs offene Meer, dem gegenüberliegenden Land der Mariandüner zu. Dort ragt die vorspringende acherusische Küste in die Höhe und der wirbelnde Acheron, der das Kap unten anschneidet, ergießt seine Fluten aus einer großen Schlucht. Und nahe bei diesem Kap fahrt dann an den vielen Hügelkuppen der Paphlagona vorbei. Und da gibt es gegenüber ein Kap, auf allen Seiten schroff. Puh, vielleicht hätte er die Informationen ein bisschen filtern sollen. Das kann sich ja keiner merken. Ist wahrscheinlich alles wichtig. Und hinter diesem wälzt sich der weniger breite Fluss Iris mit seinen Wirbeln in die Salzflut. Und von dort aus noch weiter vorn erhebt sich der große Ankorn über das Land. Und danach ergießt sich in einer Bucht die Mündung des Thermodon, der das breite Festland durchquert hat. Und da ist die Ebene des Doyas. Und in der Nähe die drei Städte der kriegerischen Frauen. Oh, sie kommen bei den Amazonen vorbei. Hoffentlich müssen sie nicht gegen sie kämpfen. Och. Und nahe siedeln die eisenverarbeitenden Chalüber und die herdenreichen Tibarener. Und hinter diesen, an den bewaldeten Berghängen, die Mossinoiker, die Holzturmbewohner. An diesen aber fahrt vorüber. Boah, das geht ja noch ewig. Die Jungs sehen schon völlig entmutigt aus. Landet erst, wenn ihr zur schroffen Küste einer Insel kommt, auf der die Amazonen einen Tempel für den Kriegsgott Ares errichtet haben. Und vertreibt als erstes die schamlosen Vögel, die in unbegrenzter Zahl das öde Land durchstreifen. Ich rate euch sehr, auf dieser Insel Halt zu machen, denn dort wird euch aus dem Meer unsagbarer Nutzen erwachsen. Jetzt macht er ihnen endlich mal ein bisschen Mut. Und weiter vor der Insel und dem gegenüberliegenden Festland leben die Philyrer. Ach, das sind mir zu viele Namen. Ich spule mal ein Stück vor. Fahrt mit dem Schiff, bis ihr in den entlegensten Teil des Meeres eingedrungen seid, wo der wirbelnde Phasis seine breite Strömung in die Salzflut ergießt. Von dort werdet ihr die Türme des Königs Aietes sehen und den schattigen Hain des Ares, in dem das goldene Vlies hängt, nachdem du, Jason, ausgeschickt worden bist. Ich danke dir, Phineus, dass du uns so genau beschrieben hast, wie wir nach Kolchis gelangen. Doch bitte sag uns auch noch, ob es für uns eine Heimkehr nach Griechenland geben wird. Wie sollen wir es anstellen? Wie können wir den Rückweg bewältigen, der ja nicht weniger gefährlich ist? Wie sollen wir ein zweites Mal durch die Felsen kommen, unkundig wie wir sind? Eine Gottheit wird euch auf einer anderen Fahrtroute nach Hause führen, Jason. Aber bitte fragt nicht weiter, sonst verrate ich wieder zu viel. Und der Zorn der Götter trifft mich erneut. Bei den letzten Worten des Phineus kamen die Söhne des Boreas vom Äther herabgestürmt und landeten im Kreis ihrer Gefährten, die aufsprangen und sie freudig umringten. Und während Zetes noch Atem holte, erzählte er ihnen schon, wie weit sie die Harpyen vertrieben hätten und dass die Götterbotin Iris ihnen verboten hatte, sie zu töten. Er berichtete aber auch von dem Eid, den Iris geleistet hatte, dass nämlich die Harpyen dem Phineus in Zukunft kein Leid mehr zufügen durften. Und Freude über diese Nachricht erfasste den alten Seher und alle Helden, die bei ihm waren. So war es also wirklich der Wunsch der Götter, dass wir aus der Ferne zu dir kamen und dein elendes Unheil endete, Phineus. Jetzt aber führt uns unser Weg weiter. Und ich hoffe, dass wir ihn dank deiner Weisungen schadlos beschreiten können. Sobald der Morgen graute, bestiegen die Argonauten wieder ihr sagenhaft schnelles Schiff. Und sie vergaßen nicht, die scheue Taube mitzunehmen, die einer der ihren, Euphemos, zuvor im dichten Wald gefangen hatte. Sie lösen die Ankertaue. Ich spule noch mal ein kleines Stück. Athene, du musst los. Ich? Warum? Das ist dein Schiff. Ich helfe dir von hier aus, aber beeil dich. Ich habe ein bisschen zu weit gespult. Als die Argonauten an den Engpass des windungsreichen Weges kamen, den die Plegaden von beiden Seiten umschlossen, umspülte die wirbelnde Flut das Schiff und die aufeinander donnernden Felsen dröhnten und die meerumflossenen Küsten brüllten in ihren Ohren. Athene! Ich seh dich nicht! Hinter dem Schiff! Geh nicht so weit runter mit der Drohne! Euphemos aber packte die Taube und ging mit ihr zum Bug, während die anderen das Schiff langsamer vorwärts ruderten. Und nachdem sie in die letzte Krümmung gebogen waren, sahen sie, wie die Felsen sich öffneten. Jetzt! Euphemos, lass die Taube los! Euphemos öffnete die Faust und die Taube erhob sich in die Lüfte, hoch über die Köpfe der Männer und flog mitten zwischen den Plegaden hindurch. Und schon stießen die beiden Felsen wieder zusammen. Und wie eine Wolke erhob sich die aufgewirbelte Salzflut. Und das Meer lärmte gewaltig. Und am Gestade spritzte die weiße Gischt empor und die Flut schloss das Schiff ringsum ein. Die Taube aber war unversehrt davongeflogen. Und nur die Spitzen der Schwanzfedern hatten die Plegaden hier abgeschlagen. Los! Männer! Rudert! Rudert mit voller Kraft! Die Argonauten erfasste ein Zittern, als sie sahen, wie die Felsen auseinandergingen. Und sie ließen die Ruder sinken, bis die zurückkommende Flutwelle das Schiff in die Plegaden hineintrug. Da gerieten alle in schreckliche Furcht. Denn über ihren Köpfen drohten die Felsen und vor ihnen tauchte eine riesige Welle auf, so groß wie ein Berg, und schoss auf das Schiff herab und schien es einhüllen zu wollen. Aber Tiphys, der Steuermann, kam ihr zuvor, indem er das Schiff vom Ruderdruck entlastete und der Großteil der Welle wälzte sich unter den Kiel. Athene! Heb das Schiff hoch! Und das Schiff wurde hoch in die Luft getragen. Und jetzt rudert! Rudert so schnell ihr nur könnt! Die Ruderstangen bogen sich unter der Kraft der Helden. Doch die wirbelnde Strömung hielt das Schiff in ihrer Mitte gefangen. Die Felsen kommen zurück! Athene, mach was! Ich seh nichts! Ich hab Wasser ins Auge gekriegt! Oh, schieb das Schiff raus! Okay! Und wie von Götterhand gelenkt, ließen die wilden Strudel das Schiff wieder frei. Und einem geflügelten Pfeil gleich schoss die Argo hoch in der Luft davon. Und nur die obersten Spitzen des Heckknalls schlugen die Felsen ab, als sie krachend zusammenschlugen. Bin wieder da, Hera. Und die Plegaden. Die sind jetzt fest verwurzelt. Da passiert nichts mehr. Yasin will nicht mehr. Wieso? Hör's dir an. Ach, meine Freunde. Ich habe mich verfehlt und war in schlimmer, auswegloser Verblendung gefangen. Ich hätte diesen Auftrag verweigern müssen. Auch wenn König Pelias mich dann womöglich getötet hätte. Denn jetzt habe ich übermäßige Angst und unerträgliche Sorge auf mich geladen. Ich verabscheue es, das schaurige Meer noch weiter zu durchfahren, und genauso verabscheue ich es, das Festland zu betreten. Denn überall wohnen Menschen, die uns feindlich gesonnen sind. Jede Nacht durchwache ich seufzend, seitdem ihr euch meinetwegen zu dieser gefahrvollen Reise zusammengefunden habt. Um mich selbst habe ich keine Angst. Aber um euch sorge ich mich, weil ich nicht weiß, ob ich euch je ohne Leid in die Heimat zurückbringen kann. Vielleicht sagt er das nur, weil er wissen will, ob sie noch zu ihm halten. Wir sind aus freiem Willen mit dir gekommen und tragen für unser Tun selbst Verantwortung. Gräme dich also nicht um unseren Willen. Ein gnädiger Gott wird uns nach Hause führen. Und wer von uns nicht zurückkehren wird, der trägt sein Los aus freien Stücken, da kannst du dir sicher sein. Wenn das die Meinung aller ist, dann fasse ich wieder Mut und will von jetzt an nicht mehr zulassen, dass mich Furcht befällt. selbst wenn wir durch die Hölle der Unterwelt zögen. Siehst du? Telamon redet ihm ein bisschen zu und schon ist alles wieder in Butter. Hoffen wir, dass es so bleibt. Immerhin sind sie durch die Plegaden durch. Da dürfte bis Kolchis nicht mehr so viel kommen. Hat Phineus ja auch gesagt. Die Argonauten nahmen die unendliche Mühe der Ruderarbeit wieder auf sich und fuhren rasch am schnellströmenden Fluss Rebas und am dunklen Kap vorüber. Und als der Morgen graute, liefen sie in den Hafen der Thynäischen Insel ein und gingen erschöpft an Land. Oh, was wollen sie denn da? Phineus hat doch nichts von Landen gesagt. Das ist eine völlig öde Insel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es da überhaupt Quellen gibt. Die sind erledigt, Hera. Die müssen sich einfach mal ausruhen. Im letzten Licht des Abends ließen die Argonauten die Arme sinken, die vom Rudern schwer geworden waren, und legten sich erschöpft am Strand der rauen Insel nieder. Oh, ich glaube es nicht. Was ist es denn diesmal? Ah, das musst du selber sehen. Während die müden Helden ruhten, erschien im ersten Morgenrot, im Zwielicht zwischen Nacht und Tag, der göttliche Apollo. Goldene Locken wippten an seinen Wangen, als er über die Insel schritt, den güldenen Bogen in der Hand und den Köcher über seiner Schulter. Und der Bogen erbebte unter seinen Füßen, sodass die Argonauten erwachten. Warum kommt der denn jetzt vorbei? Vielleicht will er mal wieder einen Altar. Erschrocken sprangen die Helden auf und ratloses Staunen ergriff sie, als sie den Gott der Wahrsagung, der Künste und des Lichts vorbeigehen sahen. Keiner wagte es, ihm in die schönen Augen zu schauen, sondern sie senkten den Blick zu Boden. Und Apollon schritt in der Ferne durch die Luft zum Meer hin. Der sieht aber ganz schön sauer aus. Das heißt, er hat Streit mit Zeus, wegen seinem Sohn, Asklepios. Aber frag mich nichts Genaueres. Ich habe gerade keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ich habe genug damit zu tun, die Jungs endlich nach Kolchis zu kriegen. Erst nach einiger Zeit fassten die Helden sich wieder und sie beschlossen, die Insel dem Gott Apollon rühmend zu weihen. Und aus den Steinen, die sie an der Küste fanden, bauten sie einen Altar. Weißt du, was mich wirklich aufregt? Dass ich ihnen beim Bau der Argo geholfen habe und dass ich sie durch die Plegaden durchgebracht habe und was weiß ich noch alles. Aber glaubst du, die kommen mal auf die Idee, extra für mich einen Altar zu bauen? Und irgendwann vergessen sie uns dann ganz. Nachdem sie den Altar errichtet hatten, streiften die Argonauten auf der Insel umher, auf der Suche nach einem Hirsch oder einem anderen wilden Tier. Und als sie eine Ziege gefangen hatten, opferten sie sie und verbrannten ihre Schenkel auf dem heiligen Altar. Ach, ich spul vor, das muss ich mir nicht ansehen. Geh auf die Aris-Insel. Den Weg bis dorthin kennen wir ja schon von Phineus. Ich spul nur bis zu den Amazonen. Vielleicht gibt's ja doch noch einen Kampf. Wieso? Hast du die Amazonen mal reiten sehen? Oder Speer werfen? Bogenschießen? Das sind die besten Kriegerinnen, die du dir vorstellen kannst. Wie die sich mit wehenden Haaren über ihre Pferde beugen und die Bögen spannen. Einbrüstig. Was? Die sind einbrüstig. Die Mütter schneiden ihren Töchtern eine Brust ab, damit sie besser Bogenschießen können. Das stimmt nicht. Das ist bloß ein Gerücht. Und ich finde, wir hatten schon ewig keinen guten Kampf mehr. Ich will trotzdem nicht, dass die Jungs dort landen. Erstens ist es zu gefährlich und zweitens brauche ich keinen Nebenschauplatz. Die sollen nach Kolchis und das Goldene Vlies holen und dann soll Jason zurück und Pelias vom Thron stürzen. Das ist der Plan. Okay. Wir schauen, was passiert. Durch eine schnelle Brise dahingetragen. Moment, noch ein Stück. Bogen sie von Ferne um das einen Hafen umklammernde Kap der Amazonen herum. Und sie hätten wohl bei längerem Verweilen eine Schlacht gegen die Amazonen angezettelt. Und nicht gerade unblutig hätten sie gestritten, wenn nicht ein Westwind aufgekommen wäre und sie mit dem Wind das gekrümmte Kap verlassen hätten. Hera, das ist gegen die Absprache. Wir haben gesagt, wir mischen uns nicht ein, sondern schauen, was passiert. Das war ich nicht. Ich habe den Wind nicht gemacht. Das muss Zeus gewesen sein, der nimmt meistens den Westwind. Warum mischt der sich denn jetzt ein? Du kennst ihn doch. Zeus funkt gern dazwischen, wenn er nichts anderes zu tun hat. Oh. Wenn es keinen Kampf gibt, kannst du die Brille wieder haben. Ich spule jetzt zur Aris-Insel vor. So wie ich Phineus verstanden habe, passiert da noch was Interessantes. tagsüber die Reise mit Ruderarbeit bewältigen, denn der angenehme Wind hatte bei Einbruch der Dämmerung nachgelassen. Schon sahen sie auch einen Aresvogel von oben durch die Luft heransausen. Dieser rüttelte längs dem dahinlaufenden Schiff mit seinen Flügeln und ließ seine Federn auf die rudernden Männer fallen. Das sind keine Federn, das sind Waffen. Sie sind so spitz wie Pfeile. Und während die Argonauten noch dabei waren, dem Eulois eine Feder aus der Schulter zu ziehen, die tief ins Fleisch gedrungen war, erschien schon der nächste Vogel am Himmel und warf seine Federn ab. Helm auf! Geht in Deckung! Doch da hatte sich der Bogenschütze Klytios schon von seiner Ruderbank erhoben und den krummen Bogen gespannt. Sein schneller Pfeil traf den Vogel, als er in die Nähe des Schiffes kam. Er überschlug sich und stürzte ins tiefe Meer. Jetzt teilt euch auf! Der eine rudert, der andere schützt ihn mit Schild und Speer. So schaffen wir es bis zur Insel. Und wie wenn ein Mann mit Tonziegeln ein Dach eindeckt, das zum Schutz gegen den Regen dienen soll, und ein Tonziegel fügt sich im beständigen Wechsel fest mit dem anderen zusammen. So verbanden die Argonauten ihre Schilde und deckten mit ihnen das Schiff. Und lärmt! Schreit so laut ihr könnt! Jagt die grausamen Vögel davon! Sofort veranstalteten die Argonauten ein solches Gebrüll, dass sich keiner der Aresvögel mehr blicken ließ, bis sie auf der Insel waren. Doch dort warteten Zehntausende auf sie. Und jetzt verjagt sie endgültig! Schlagt eure Schilde gegeneinander, dass es ein noch gewaltigeres Dröhnen gibt! Und als sie so lärmten, erhoben sich die Vögel in einem Mal scharenweise in die Luft. Und wie wenn Zeus aus den Wolken dichten Hagel über die Stadt und die Häuser herabprasseln lässt, so dicht ließen sie ihre Federn auf die Argonauten herabsausen, während sie hoch übers Meer zu den gegenüberliegenden Bergen davonstoben. Warum sollen die Jungs eigentlich unbedingt hier landen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier noch eine Questperson treffen. Aber die Insel ist völlig unbewohnt. Phineus hat ja auch gesagt, dass ihnen der Nutzen aus dem Meer erwächst. Glaubst du etwa, die stoßen auf einen sprechenden Fisch? Abwarten. Zur selben Zeit, als die Argonauten auf dem Schwarzen Meer nach Kolchis segelten, befuhren auch die vier Söhne des Phrixus das Meer. Nur waren sie in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf dem Sterbebett hatte ihr Vater ihnen aufgetragen, in seine Heimat, ins griechische Böotien zu reisen, wo sie ein reiches Erbe erwartete. Als sie auf der Höhe der Aresinsel waren, kam in der Nacht ein schrecklicher Nordwind auf. Drei Mann hoch türmten sich die Wellen und schweres Dunkel umfing den Himmel. Mutig kämpften die Söhne des Phrixus gegen das tobende Meer. Doch der gewaltige Wind schleuderte ihr Schiff gegen die Brandung, sodass es in zwei Teile zerbrach. An Balken geklammert retteten sich die vier ans Ufer der Aresinsel. Na, guck mal, wo die Phrixus-Söhne gelandet sind. Die Argo liegt keine 100 Schritte weg. Das werden die Questpersonen sein. Aus dem Meer, wie Phineus gesagt hat. Als es Morgen wurde, sahen die Söhne des Phrixos die Argonauten ganz in der Nähe am Strand lagern. Und sie liefen zu ihnen hin. Und Argos, der älteste der Brüder, sprach: Wer ihr auch seid, Fremde, wir bitten euch, dass ihr uns wohlgesonnen seid. Denn raue Stürme haben unser Schiff auseinandergesprengt und wir haben alles verloren. Darum flehen wir euch an, habt Mitleid mit gleichaltrigen Männern in ihrem Unglück und gebt uns etwas, mit dem wir uns bedecken können. Die Fremden erzählten, woher sie kämen und dass sie die Söhne des Phrixos seien. Und die Argonauten freuten sich sehr, als sie dies vernahmen. Und schnell holten sie die Kleider der Lemnierinnen vom Schiff und gaben sie den Schiffbrüchigen, damit sie sich bedecken konnten. Die Questgegenstände, hab ich's doch gewusst. Liebe Freunde, es steht euch frei, mit uns nach Kolchis zu fahren und, wenn wir dort unseren Auftrag erfüllt haben, erneut die Reise nach Griechenland auf unserem Schiff anzutreten. So könntet ihr uns in Kolchis, wo wir das goldene Vlies von König Aietes erlangen und zurück in unsere Heimat bringen wollen, zu Helfern und Führern werden. Die Söhne des Phrixos aber entsetzten sich, als sie die Worte des Jason vernahmen. Denn sie glaubten nicht, dass die Argonauten auf einen milden Aietes treffen würden. O Freunde, unsere Kraft, wie groß auch immer, wird es zwar niemals am Beistand fehlen lassen, aber Aietes ist schrecklich in seiner verhängnisvollen Roheit. Denn er rühmt sich, ein Sohn des Sonnengottes Helios zu sein, und rings wohnen die unendlichen Völker der kriegerischen Kolcher. Und es ist unmöglich, das goldene Vlies ohne Erlaubnis des Aietes zu erlangen, denn es wird von einer Schlange bewacht, die unsterblich ist und niemals schläft. Die nächste Questperson, die ihnen Angst macht, die werden ganz grün im Gesicht. Jage uns keine Furcht ein, Argos. Auch wir ermangeln nicht der Stärke und können den Aietes mit unseren Waffen herausfordern. Immerhin sind fast alle von uns dem Blut der Götter entsprossen. Na, wenigstens Peleus hat Mumm. Am nächsten Morgen blies ein angenehmer Fahrtwind. Die Söhne des Phrixos gingen mit den Argonauten an Bord des Schiffes und verließen die Insel des Ares in Richtung Kolchis. Sehr gut. Sie kommen endlich mal schnell voran. Philyräische Inseln. Und da schon die Zacken vom Kaukasus. Oh, Wahnsinnsberge. Oh, Athene? Ich glaube, ich sehe den Adler, der immer zu Prometheus fliegt und seine Leber frisst. Wie groß kann so eine Leber eigentlich sein? Die ist normal groß. Die wächst nur immer nach, wenn der Adler sie gefressen hat. Und wie lange soll das noch so gehen, dass dieser arme Titan am Fels hängt und das über sich ergehen lassen muss? Das weißt du doch. Bis Herakles vorbeikommt und ihn erlöst. Man sollte echt nicht versuchen, Zeus reinzulegen. Da wird er gnadenlos. Das hat Prometheus inzwischen bestimmt begriffen. Oh, jetzt hört man ihn sogar schreien. Ich spul schneller. In der Nacht kamen sie zum breitströmenden Fluss Phasis. Küste in Sicht. Sie haben es geschafft. Athene. Gleich landen sie in Kolchis. Das sind schon die Häuser von Aea und der heilige Hain mit dem Vlies. Die Argonauten zogen das Segel und die Rahe ein und auch den Mast selbst ließen sie herab. Und schnell ruderten sie in die mächtige Strömung des Phasis. Und Jason goss mit einem goldenen Becher honigträufelnden Wein in den Fluss. Er opfert wieder. Weißt du wem? Bestimmt irgendwelchen Einheimischen. Einen Riesenbecher Wein. Na, wenigstens nicht Apollon. Schließlich verbargen sich die Argonauten in einer schattigen Bucht und erwarteten sehnlichst den Morgen. Es war dies die letzte Nacht, in der ich ruhig in meinem Mädchenzimmer schlief. Denn hier beginnt meine Geschichte. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonios von Rhodos. Teil 2. Der Weg. Es sprachen Hera, Stephanie Eid. Athene, Linda Blümchen. Medea, Julia Windischbauer. Jason, Steffen Siegmund. Amykos, Holger Kunkel. Polydeukes, Andrei Agranowski. Phineus, Elmar Roloff. In weiteren Rollen Joscha Eisen, Doha Gürer, Lukas Jansson, Heiko Raulin, Simon Schwan und Katrin Striebeck. Besetzung Kirstin Petri. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.